Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie: O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren, und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Ja, Subhanallah, wo waren diese Zeiten, wo sie sagten, wir sind eine Schar und wir sind stark. Und nun, was für eine Zeit ist gekommen, dass sie nun um Almosen bitten müssen. Und das ist das Gesetz der Welt. Alles, was hoch hinaus geht, wird auch wieder runterkommen. Ja, nichts ist stetig und bleibt da, wo es ist. Alles, was hoch geht, kommt auch wieder herunter. Wer von Höhe träumt, oder hoher Position träumt, oder von Macht träumt, oder von was auch immer für ihn hoch hinaus bedeutet, so soll er auch wissen, dass nichts ewig bleibt. Entweder wirst du es verlassen, oder es wird dich verlassen. Ja, zum Beispiel, ein ganz alltägliches Beispiel, ja, für uns Mädchen oder Frauen, die jetzt vielleicht auch zuhören. Jemand ist in seinem Elternhaus und wird verwöhnt und wird geliebt und er leistet vielleicht auch viel und in welchem Bereich auch immer, ob es Karriere ist oder ob es einfach das Gewinnen der Herzen ist oder in welchem Bereich man auch vorankommt. Und dann kann es vielleicht sein, dass man einen anderen Lebensabschnitt beginnt, andere Menschen kennenlernt, heiratet, anderen Menschen begegnet und diese vielleicht gar nicht einen so wertschätzen, wie man es vielleicht vom eigenen Elternhaus oder von den eigenen Lieben und eigenen Nahverwandten gekannt hat. Und Allah bringt uns in diese verschiedenen Umstände und zeigt uns, dass wir nicht überall immer ganz oben mitspielen können und dass wir nicht immer überall glänzen können. Warum? Damit der Mensch Mensch bleibt. Denn wenn Allah jemanden immer nur Gaben und Gnaden gibt, dann kann es sein, dass der Mensch muhtalen fachura wird, eingebildet und prahlerisch wird. Und deswegen bricht Allah uns und er baut uns neu auf, damit wir demütig bleiben. Damit wir unserer Knechtschaft, unserer Bedürftigkeit Allahs, dass wir Allah bedürfen, dass wir das spüren. Und so wird unser Jenseits gerettet. Denn nur so finden manche Menschen zu Allah, indem sie in den Grenzen der Knechtschaft bleiben. Denn wenn wir sehr viel auf uns halten und wir sehr erhaben sind, dann fangen wir auch leicht an, andere zu gering achten, andere zu gering schätzen, auf andere herabzuschauen. Und ganz besonders übel ist das, wenn man das aus der Frömmigkeit heraus macht. Wir sind so fromm und die sind ja so und so. Ja, deswegen, als sie jetzt so um Almosen bitten, das ist ein sehr emotionaler Moment. Yusuf kann nicht mehr an sich halten. Er sieht seine Brüder alle vor ihm mit ausgestreckten Händen um Hilfe bitten, so hilflos. Und jetzt schaut mal, was für ein Benehmen Yusuf a.s. zeigen wird. Er sagte: Wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seine Brüder damals in eurer Torheit antatet? Er erwähnt es als eine Art Torheit, wie in der Zeit der Unwissenheit. Er achtet auf ihre Gefühle. Er wird nicht schamlos oder anschuldigend. Er bewahrt seinen edlen Charakter. Er will sie vor ihrer, er will sie vor der Peinlichkeit bewahren. Ja, und immer soll man so andere erziehen. Natürlich variieren manchmal Erziehungsmethoden auch, aber das ist so ein roter Faden. Man soll so anderen erziehen, man soll sie vor der Entblößung, vor der Bloßstellung, vor der Peinlichkeit bewahren. Und dann wird schneller alles rechtens. Sie sagten: Bist du denn wirklich Yusuf? Er sagte: Ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Er sagt: Ich bin Yusuf. Er sagt nur den Namen. Er sagt nicht, welche Stellung er hat, was er alles unter seiner Macht hat, wie viele Diener er hat, welche Stellung ihm in diesem Land gehört, wie viele Leute ihn bewundern. Ja, er erwähnt nur: Ich bin Yusuf. Subhanallah. Ja, oder was er auch alles geleistet hat schon. Allahu Akbar. Ich bin Yusuf und dies ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Ja, und zwar Gutestuenden, und zwar das auch in schwierigen Zeiten. Taqwa zeigen auch in schwierigen Zeiten nicht das Gebot Allahs verlassen. Ja, und nun wird es endlich soweit sein. Sie sagten: Bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen. Schaut mal, diese eine Einsicht. Weil sie gefehlt hat, ist so viel Übel passiert. Und jetzt, wo sie kommt, wird sie nur Gutes mit sich bringen. Ja, Allah hat dich uns vorgezogen. Wir müssen das akzeptieren. Allah hat andere uns gegenüber vorgezogen. Und Allah hat uns anderen gegenüber vorgezogen. Und das ist die Verteilung Allahs. Wer damit nicht zufrieden ist, wird immer nur unglücklich bleiben. Und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Und das ist Allah sehr lieb, dass der Diener seine Sünden einsieht, i'tiraf macht, zugibt, dass er verfehlt hat. Und Allah ist der Allvergebende. Ja, und nochmal, wir schauen auch, wie Yusuf a.s. zu solch einem Ergebnis gekommen ist. Er hat sie gut behandelt, er hat ihnen ihr Recht gegeben, er hat ihnen mehr als ihr Recht gegeben, Ihsan gemacht mit ihnen, sie vor dem Entblößen, Bloßstellen, Tadeln, Demütigen bewahrt. Ja, und dann schaut mal, was für ein Ergebnis dann hier uns vorliegt. Er sagte, keine Schelte soll heute über euch kommen. Qala, la tathriba alaykum al-yawm. Kein Tadel, keine Schelte, keine Beschuldigung soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Subhanallah. Nicht mal ein Tadel. Und dann macht er noch Dua für sie. Er sagt nicht nur, okay, ich tadel euch nicht, aber ich will jetzt auch nichts mehr mit euch zu tun haben, sondern er macht noch Dua für sie. Und das kann man nur machen, wenn man wirklich Wohlwollen im Herzen hat, wenn man wirklich vergeben hat und das nicht nur reine Lippenbekenntnisse sind. Geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er sein Augenlicht wieder erlangen und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Also er will auch, er will mit ihnen zusammen sein, also er will mit ihnen gemeinschaftlich leben. Er trennt sich nicht von ihnen, er findet sich nicht als etwas Besseres oder er kann auch nicht sagen, ich vergebe euch, aber ja, mit euch zu tun will ich nichts mehr haben, sondern wirklich und aufrichtige Liebe ist sogar noch da. Ja, und das kann nur ein großes Herz schaffen. Zu vergeben, darüber hinaus Dua zu machen, darüber hinaus Gemeinschaft zu suchen, darüber hinaus Liebe zu zeigen und dann noch nicht mal zu tadeln, wirklich zu vergessen, auf die Gefühle des anderen zu achten, während deine eigenen mit Füßen getreten wurden. Subhanallah. Allah möge uns ein wenig davon lernen, was Yusuf a.s. uns hier am hohes Vorbild, hohes Beispiel uns hinterlassen hat. Und da schickt er sein Hemd mit. Subhanallah, das Hemd, das damals, wo sie das falsche Blut drauf gemacht hatten. Ja, sie hatten ja das Hemd Yusuf a.s. mitgenommen, falsches Blut drauf gemacht und das dem Vater gebracht. Und das war ja die schlechte Botschaft, die sie ihm überbracht hatten. Und jetzt ist wieder ein Hemd, welches früher zum Schaden und jetzt zur Heilung führen wird. Ja, und wir sehen, das sind alles Mittel. Manchmal führt das zu Krankheit, manchmal zu Heilung. Hemd mit Blut, jetzt Hemd mit dem Duft von Yusuf a.s. Und alles ist mit Allahs Erlaubnis. Der eigentliche Geber und Nehmer, der eigentliche Heiler ist Allah subhanahu wa ta'ala und seine Erlaubnis und sein Wille ist der eigentliche Ausschlaggebende. Das ist wie, ja, manchmal ist es derselbe Arzt. Der eine ist zufrieden mit ihm, der andere will ihn verklagen. Ja, und das sind alles Mittel. Ja, und sie wirken nur mit Allahs Erlaubnis, sie sind nützlich mit Allahs Erlaubnis und sie sind nichts wert mit Allahs Erlaubnis. Deswegen in jedem Problem zu ihm kehren, ihn bitten. Ja, wie, was fällt mir ein als Beispiel? Zakaria a.s., als er bei Maryam a.s. eintrat und die Früchte außerhalb der Saison auch bei ihr sah und er sagte sich dann nicht, das wieso, ich bin viel älter, ich bin Prophet, ich sollte eigentlich ja, solche Wunder erleben. Ja, kommt nicht vom Thema ab, sondern er sagt, nee, der Geber ist ja Allah. Wenn er ihr geben kann, dann kann er auch mir geben. Und was passiert? In Surah Al-Imran, wir haben das zusammen gelesen, er sagt, dort an Ort und Stelle macht er Dua mit dem vollen Vertrauen, dass, ja Rab, die Mittel sind bei mir zwar nicht da, aber du bist ja der Gebende. Gib auch du mir Nachkommenschaft. Subhanallah. Ja, und wenn Allah uns dann trotzdem nicht gibt, dann ist darin eine Weisheit. Und Allah weiß besser, wem er was erteilt oder nicht erteilt. Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater, die Karawane bricht kilometerweit weg auf und der Vater kilometerweit weg sagt, wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr. Wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Also ich spüre das ganz reell, aber auch ihr werdet sagen, ich rede wieder Unsinn oder ja, also unvernünftige Dinge. Und Subhanallah, damals war er im Brunnen. Und das kann ja nicht so weit weg gewesen sein, weil sie ja innerhalb eines Tages hin und zurück gekommen waren. Und der Vater hatte keinen Hinweis, wo Yusuf ist. Und nun ist er kilometerweit weg und Ya'qub a.s. nimmt den Duft wahr. Alles nach dem Willen Allahs. Alles zu seiner Zeit. Damals sollte er Yusuf nicht finden. Allah hatte anderes mit ihm vor. Nun wird Yusuf ihm zurückgegeben werden. Und wie schafft Allah schon die frohe Botschaft in Form von Duft, die Ya'qub a.s. Sinne schon erreicht. Ja, und die Verwandten, die um ihn herum sind, reagieren wieder gleich. Sie sagten, bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht, das Hemd, Yusuf a.s. legte auf das Angesicht von Ja'qub und da hatte er sein Augenlicht wiedererlangt. Ja, die Erlaubnis ist Allahs allein. Er sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Sie sagten, o unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewiss Verfehlungen begangen. Subhanallah. Und das ist auch das Zeichen von einem guten Ende, dass sie erkennen, wir haben Verfehlungen begangen, wir brauchen Vergebung und letztlich Sünden tun wir alle, aber der gute Sünder, wenn man das so sagen kann, also der, der ein gutes Ende haben wird, ist der, der reumütig zu Allah zurückkehrt. Und Ya'qub a.s. wieder diese Großherzigkeit, diese Milde, er sagte, ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Und in der Auslegung heißt es, er sagt, ich werde, weil er wollte in einem Zeitpunkt für sie um Vergebung bitten, in der es akzeptiert werden würde, im Nacht, freiwilligen Nachtgebet, was wir Tahajjud nennen oder Qiyam al-Layl auch nennen. Und er wollte für sie also um Vergebung bitten. Was wir daraus lernen ist, Fehler zugeben ist eine gute Sache. Nicht immer nur auf die Fehler anderer schauen. Uns selber wird nur nützen, was wir an eigenen Fehlern zugegeben, um Vergebung gefleht haben dafür. Letztlich wird den Menschen nur das nützen. Und wir lernen auch daraus, am Verhalten von Yusuf, am Verhalten von Ya'qub alaihim salam, dass wir alle machen Fehler und zu Großherzigkeit und Frömmigkeit gehört es, anderen vergeben zu können. Und schaut mal, was die Brüder ihrem Vater und Yusuf a.s. angetan haben. Das war keine Kleinigkeit. Manchmal sagen wir ja, ich würde ja vergeben, wenn er mir das und das nicht angetan hätte. Aber ich glaube, den wenigsten von uns, und es gibt bestimmt auch wirklich schwierige Schicksale, schwere Schicksale, und ich will Allah bewahre, wir wollen ja nichts kleinreden oder gering achten, was Leute wirklich an Übel erfahren haben. Und ja, jedem ist letztlich auch überlassen, was er tut. Nichtsdestotrotz, der Glaube ruft im Allgemeinen, und es gibt immer Ausnahmefälle, aber im Allgemeinen ruft der Glaube dazu auf, zu vergeben, vergeben zu können. Immer mit dem Wissen, dass auch wir schuldig vor Allah sind und auch wir möchten Vergebung erfahren. Als sie nun bei Yusuf a.s. eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte, betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Und erhob seine Eltern auf den Thron empor. Sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte, o mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahrgemacht. Und er hat mir Gutes erwiesen. Mein Herr hat es wahrgemacht. Schaut mal, der Traum, der wurde vor Jahren, vor Jahrzehnten geträumt. Aber in einem Traum kann auch also solch ein Ausmaß an Wahrheit drinstecken, dass egal wie viel Zeit vergeht, letztlich wird es dann trotzdem wahrgemacht. Und wie viel Geduld aber dann trotzdem bis dahin dargelegt werden muss, es ausgehalten werden muss. Ja, manche Sachen muss man einfach durchstehen. Und das heißt nicht, dass das Versprechen Allahs nicht wahr ist, nur weil es nicht sofort passiert. Und so gesehen, wenn wir auch schlechte Träume haben, selbst die sind ja eigentlich dann nützlich, weil wir dann mehr Dua machen, mehr Tauba machen, mehr Istighfar machen, mehr Sadaqa geben, mehr Almosen geben. Ja, also letztlich alles, was von Allah kommt oder alles, was Allah zulässt, für den Gläubigen ist letztlich alles vom Nutzen. Und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist der Allwissende und Allweise. Schaut mal, in der ganzen Darlegung gibt er seinen Brüdern keine Schuld. Er nennt hier Shaitan. Shaitan hat zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht aufgestachelt. Dann sagt er, er erwähnt auch nicht, wie Allah ihn geprüft hat, sondern er sagt nur, Allah hat mir Gutes erwiesen. Er erwähnt immer nur die positiven Aspekte, aus dem Gefängnis rauskommen, Familie zu ihm bringen. Ja, schaut mal, wie der dankbare Mensch, wie der gläubige Mensch, die Dinge wahrnimmt und sie auch darlegt. Und jetzt wendet er sich zu Allah. Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. O du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und Jenseits. Berufe mich als dir ergeben ab und nimm mich unter den Rechtschaffenen auf. Schaut mal, nach all der Stellung und Frömmigkeit, die Allah ihm gegeben und die er bewiesen hat, ist trotzdem noch seine Sorge und sein letztes Bittgebet, dass lass mich als Muslim, als dir ergeben, lass mich so von dieser Welt sterben. Tawaffani Muslimen. Sehr schöne Dua. Eine sehr, sehr schöne Dua, sehr, sehr viel Demut kommt dadurch. Rabbi, qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Fatir as-samawati wal-ard, anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Lass mich unter den Rechtschaffenen sein. Nimm mich unter den Rechtschaffenen auf. Also sehr viel Demut, sehr viel. Jetzt aber wie muss jemand von sich selber denken, wenn er noch so demütig Dua macht? Subhanallah. Und er erkennt hier auch als Allah allein als Geber all dessen an, was er bekommen hat. Ja, und wer im Jenseits mit den Rechtschaffenen sein will, der muss natürlich dann auch im Diesseits schon rechtschaffene Gesellschaft suchen. Ja, wessen Herz Allahs Größe erkennt, Subhanallah. Ja, der kann auch Macht und Stellung von Allah bekommen, wie Dawud a.s., wie Suleiman a.s. und wie hier unser Prophet Yusuf a.s. Der hat Macht, Stellung, all das von Allah gehabt, aber es nur zum Guten benutzt, nur zum Guten eingesetzt und trotzdem ein demütiger, ergebener Diener Allahs geblieben. Subhanallah. Das hat ihn nicht zum Hochmut gebracht. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Ja, jetzt wird also Muhammad sallallahu alaihi wasallam in erster Linie angesprochen, dem diese Sura ja offenbart wurde. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr danach trachtest, nicht gläubig werden, nicht gläubig sein. Subhanallah. Das ist also auch etwas, was wir akzeptieren müssen, womit man auch zurechtkommen muss, dass es werden nicht alle Menschen gläubig sein und der Islam und das, die Regeln, die der Islam uns gelehrt hat, die bringen uns auch bei, wie man mit dieser Tatsache zurechtkommt und nicht immer wieder sich die Haare rauft. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Ja, sich die Haare rauft, warum das denn so ist. Man ist ja so überzeugend gewesen und man redet doch so toll und es ist doch alles so klar. Wie kann dann jemand und wieso ist dann jemand? Ja, das sind so diese Sachen, mit der wir ein bisschen weltfremd auch manchmal wirken. Weltfremder als wirklich sogar die Gefährten des Propheten, unter dessen Herrschaft Christen und Juden und Sabäer und weiß nicht, was alles dort gelebt hat und die Menschen kamen zurecht damit. Ja, das sind Sachen, da muss man sich vielleicht ein bisschen auch über die Geschichte erst informieren, bevor man mit manchen Gedanken einfach auch an die Öffentlichkeit oder an andere Menschen herantritt, selber auch falsches Verständnis einfach hat. Und unterdessen man manchmal leidet, weil man denkt, wie kann das sein? Ja, das sind alles Dinge, dann ist lieber Langsamkeit geboten und Bedacht geboten, bevor man vielleicht etwas sagt, tut, handelt, anderen beibringt, was einfach falsch ist, was einfach nicht richtig ist und auch der Realität des Islams nicht entspricht. Ja, hier ist aber in dieser Ayah ist auch damit gemeint, dass Leitung, Rechtleitung ist etwas, was in der Hand Allahs alleine liegt. Und auch wenn es uns betrübt oder auch wenn wir alles tun, dass es nicht so ist, letztlich die meisten der Menschen werden nicht gläubig sein. Am Tag der Auferstehung wird die Mehrheit der Menschen als nicht gläubig von Allah vor Allah vorgeführt werden. Allah möge uns bewahren, dass wir dazu gehören. Und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür, also für die Arbeit des Überbringens verlangst du keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner, weil wenn man für etwas Lohn verlangt, und Lohn kann materieller Art sein, aber auch, dass man Lob, Anerkennung, Dankbarkeit bekommt. Das sind auch alles verschiedene Arten von Lohn. Und wenn jemand auf Lohn aus ist, dann ist das halt nun mal ein Zeichen dafür, dass er nicht wirklich aufrichtig für Allahs Sache allein arbeitet. Ja, und deswegen erwähnt Allah hier, dass, und das war die Art aller Propheten, ihr verlangt ja keinen Lohn dafür. Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie unbeachtet lassen? Subhanallah. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Also wenn sie dann glauben, die meisten, dann machen sie Schirk. Ja, und die meisten Völker, die vor uns schon dahingegangen sind, waren Polytheismus praktizierende Völker. Und ja, wenn was ausgegraben wird, dann hat es irgendwas mit Polytheismus zu tun. Eine Statue, eine Bildnis, ein Heiligtum. Ja, Tauhid, der Eingottglaube ist etwas, was auf dieser Welt im Allgemeinen historisch betrachtet, Epochen hindurch etwas, was weniger vorhanden war. Aber Religiosität war immer vorhanden. Das ist auf jeden Fall wahr. Religiosität war immer vorhanden. Aber wie es sie genau hier heißt, Glaube ist zwar dann da, aber es wird Schirk mit Allah gemacht. Glauben sie denn sicher zu sein davor, dass eine überdeckende Strafe von Allah über sie kommt oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie es merken? Sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Ich und diejenigen, die mir folgen. Also auch die rufen zu Allah auf diese Art und Weise mit sichtbaren Hinweisen, Beweisen, Überzeugung. Preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Nicht blind folgen, sondern mit Wissen, Basira, klar sehend. Ihr stellt euch eine Straße vor, an der die Schilder deuten. Hier ist Sabr angesagt, hier ist Taqwa angesagt. Hier müsst ihr vorsichtig sein, hier ist eine Tür, die führt zum Übel, von der müsst ihr euch hüten. Ja, das ist dieser klare Weg, den man verfolgt. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen wir Offenbarungen eingaben. Also auch vor dir wurden nur Männer gesandt, nicht Engel oder andere Wesen. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Also schaut doch in die Geschichte, schaut, wie früher schon Völker bestimmte Dinge getan haben und das dann das Ende ihrer Zivilisation wurde. Die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht? Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie belogen worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und so wurde errettet, wen wir wollen, aber vom übeltätigen Volk wird unsere Gewalt nicht abgewandt. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Allah lass uns zu denen gehören, die Verstand besitzen. Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Ja, eine Lehre, Ibra, wie es in der Laqad kana fi qasasihim Ibratun li ulil albab, Ibra, schon erklären wir das mal im Detail. Hier möge uns genügen. Ibra bedeutet jemanden sehen und für sich selber Nutzen daraus ziehen. Also eine Lehre ziehen. Aus dem, was jemand anders erlitten oder auch erworben hat, daraus für sich selber eine Lehre ziehen, dass, aha, wenn ich mich so und so benehme, dann kann mir das auch passieren. Ich sollte mich hüten. Oder wenn ich das und das tue, dann werde auch ich erfolgreich sein. Vielleicht sollte ich das praktizieren. Ja, und das ist ein Zeichen von Verstand, dass man nicht immer selber sie erstmal was erleben muss, auf die Nase fallen muss, um sich vor einer Sache zu hüten. Allah möge uns zu den Menschen gehören lassen, die Lehre ziehen, die Verstand besitzen, die gläubig sind und Allahs Zufriedenheit erwerben. Amin. Dazu kommen wir dann zur nächsten Sura, Sura Ar-Ra'ad. Alhamdulillah, Allah möge das annehmen, was wir bis jetzt, inshallah, gelernt haben, gelesen haben gemeinsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka Ayatul Kitab. Alif Lam Mim Ra. Und ihr wisst, für jeden Buchstaben kriegt man mindestens 10-fach Belohnung. Und das ist ein Wunder Allahs. Subhanallah, dass manche Suren mit Buchstaben anfangen, da wurde auch schon viel Auslegung in der Auslegung darüber gesagt. Dies sind die Zeichen des Buches. Was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist, ist die Wahrheit. Aber die meisten Menschen glauben nicht. Und ihr merkt, jetzt haben wir schon öfters gelesen, dieses Phänomen, die meisten Menschen. Ja, also dieses Mainstream und mit der Menge mitschwimmen oder ja, mir fällt es jetzt nicht ein, wie man das ausdrückt. Ihr wisst, was ich meine, mit dem Strom mitschwimmen, genau, mit dem Strom mitschwimmen. Das sind alles so Sachen, der gläubige Mensch, ja, der hat dazu eine andere Meinung. Die meisten Menschen ist etwas, was wir schon mit Suspekt ja, oder mit Verdacht oder mit Argwohn schon betrachten. Das heißt nicht, wenn die meisten Menschen zufällig mal was Gutes tun, dann ist das Gute gut. Aber allein die Tatsache, dass viele etwas tun, ist kein Maßstab. Ist kein Maßstab für gut und richtig, für wahr oder für Lüge. Ja, das ist an sich kein Maßstab. Allah sagt hier schon wieder, die meisten Menschen glauben nicht. Allah ist es, der die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, emporgehoben und sich hierauf über den Thron erhoben hat. Er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Er regelt die Angelegenheit, er legt die Zeichen ausführlich dar, auf dass ihr von der Begegnung mit eurem Herrn überzeugt seid. Um diese Sura auch wirklich zu verstehen und auch in Tiefe wahrnehmen zu können, ist es auch wichtig, dass ihr eure Vorstellungskraft ein wenig arbeiten lässt. Von allem, was Allah hier spricht, versuchen wir uns vorzustellen und diese Allgewalt und Allmächtigkeit, diese Kontrolle Allahs über alles und jedem uns auch versuchen, wir können nur versuchen, wir sind Menschen, wir sind schwach, versuchen vorzustellen, damit wir auch wirklich das Anliegen dieser Sura, soweit es geht, umsetzen können. Nämlich unseren Iman, unsere Glaube an Tawhid und an die alleinige Herrschaft Allahs zu stärken. Und er ist es, der die Erde gedehnt und auf ihr festgegründete Berge und Flüsse gemacht hat. Und von allen Früchten hat er auf ihr zwei ein Paar gemacht. Also von allem gibt es ein Paar. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Ja, und schaut mal, wenn es von allem ein Paar gibt, dann gibt es ja doch auch ein Paar, ein Gegenstück zu dem Diesseits. Ja, und das ist das Jenseits. Und dass es von allem ein Paar gibt, das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache, das wird von der Forschung auch bestätigt. Da müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Und er ist es, der die Erde gedehnt und auf ihr festbegründete Berge und Flüsse gemacht hat. Und von allen Früchten hat er auf ihr zwei ein Paar gemacht. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Also nicht nur gucken und sagen, oh, das sieht aber toll aus und wie schön. Und ja, höchstens sagen wir dann vielleicht noch romantisch, Vollmond. Und ja, wir bleiben sehr oberflächlich. Nein, für Leute, die nachdenken, das sind Zeichen. Ein Zeichen will dich irgendwo hinleiten oder weist worauf hin. Nämlich, dass es einen Schöpfer gibt. Und auf der Erde sind nebeneinander liegende Landstriche und Gärten mit Rebstöcken und sonstige Pflanzen und Palmen, mehrstämmig und einzelstämmig, die alle mit demselben Wasser bewässert werden. Wir zeichnen die einen von ihnen vor den anderen in Ernteertrag aus. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Wieder begreifen, Verstand benutzen, nachdenken, begreifen. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder dazu auffordert, dass man ein tiefgründiger, nachdenklicher, aufnahmefähiger Mensch ist. Ja, und der nur redet, der kann leider wenig aufnehmen. Das ist deswegen auch, Allah hat eine Zunge erschaffen und zwei Ohren. Ja, und Allah beschreibt hier auch, dass das ein und dasselbe Wasser ist, welches aber zu bitteren Pflanzen, süßen Pflanzen, üppigen Erträgen, weniger üppigen Erträgen, ja, ein und dasselbe Wasser, was alle bewässert, aber trotzdem die Pflanzen in Vergleich zueinander sehr, sehr, sehr, sehr in ihrer Farbe, in ihrem Geschmack, in ihrem Nützlichkeit, in ihrem Nahrhaftigkeit, in ihrem Nahrungsgehalt sehr, sehr verschieden sind. Genauso sind auch wir Menschen aus derselben Erde erschaffen, vom selben Wasser. Wir haben alles Lebendige aus dem Wasser erschaffen, heißt es auch im Koran, und auch wir sind lebendig. Der Mensch besteht aus großen Prozentsatz aus Wasser, aber auch die Menschen sind in ihren Gemütern verschieden. Manche sind bitter, manche sind süß. Und das ist eine Schöpfung Allahs und das variiert, das ist eine Schönheit auch in der Schöpfung. Wenn alles immer nur gleich wäre, dann wäre es auch ein Mangel an Schönheit. Und wenn du dich schon wunderst, so sind ihre Worte verwunderlich. Sollen wir etwa, wenn wir zur Erde geworden sind, denn wirklich in eine neue Schöpfung erstehen? Also diese Aussage ist doch viel verwunderlicher, was sie sagen, dass sie nicht sich vorstellen können, dass sie nochmal neu erstehen. Das sind diejenigen, die ihren Herrn verleugnen. Das sind diejenigen, die Fesseln um ihre Hälse haben. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Allah möge uns bewahren. Ja, also klare Botschaft, wer das Jenseits verleugnet, die Auferstehung verleugnet, Allah verspricht ihm hier, dass er im Höllenfeuer bestraft werden wird. Sie wünschen von dir, ihnen das Schlechte vor dem Guten zu beschleunigen, obwohl doch vor ihnen beispielgebende Strafen ergangen sind. Dein Herr ist gegen die Menschen wahrlich voll der Vergebung trotz ihres Unrechts, aber dein Herr ist wahrlich auch streng im Bestrafen. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde. Du bist aber nur ein Überbringer von Warnungen und jedes Volk hat einen, der es recht leitet. Subhanallah. Allah weiß, womit jedes weibliche Wesen schwanger ist und wie der Mutterleib abnimmt und wie er zunimmt. Und alles hat bei ihm ein Maß. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und Hocherhabene. Es ist gleich, ob jemand von euch seine Worte geheim hält oder sie laut vernehmbar äußert oder ob jemand sich bei Nacht verbirgt oder bei Tag offen hervortritt. Für Allah ist alles gleich. Ja, Allahs Allwissenheit und Allahs Feinfühligkeit und Allahs dass er allhörend, allwissend und allsehend ist. Für Allah ist es gleich, ob dunkel oder hell, ob geheim oder offenbar. Er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Also jetzt wird über den Mensch gesprochen. Hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Das sind die Engel, die Allah für jeden Menschen mit erschaffen hat oder mitgegeben hat auf seinen Weg. Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Über diesen Teil der Eier, wirklich, Schwestern, sind Bücher geschrieben worden. Und wenn Allah einem Volk Böses will, so kann es nicht zurückgewiesen werden. Und sie haben außer ihm keinen Schutzherrn. Was heißt das dann also? Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Das heißt, wenn wir also wollen, dass die Umstände sich ändern, wo müssen wir dann arbeiten, wo ist die Baustelle? Wir müssen uns selbst ändern. Und das gilt im individuellen und im gesellschaftlichen Bereich, in der individuellen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene. Wer äußerlich Änderung sehen will, muss Innenänderung schaffen. Und das ist das Gesetz Allahs. Das galt zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das wird auch für alle anderen Völker, Gesellschaften und Gemeinschaften gelten. Ja, immer dieses nach außen verweisen, das haben wir bei Shaitan auch schon gesprochen, dieses, ihr seid schuld, ihr habt das gemacht, ich würde ja gerne, aber ihr lässt mich nicht. Das ist nicht die Art und Weise eines Gläubigen. Er versucht, soweit er kann, in sich selbst Verbesserung zu schaffen und das wird letztlich auch äußerlich Verbesserung schaffen. Er ist es, der euch den Blitz als Grund zur Angst und zum Begehren sehen und die schweren Wolken entstehen lässt. Und der Donner lobpreist ihn und desgleichen die Engel aus Furcht vor ihm. Und er sendet die Donnerschläge und trifft damit, wen er will. Dabei streiten sie über Allah, wo er doch stark im Streiten ist. Ihm gebührt die wahre Anrufung. Diejenigen, die sie außer ihm anrufen, erhören sie in nichts. Sie sind nur wie einer, der seine Hände nach Wasser ausstreckt, damit es seinen Mund erreiche. Aber es erreicht ihn nicht. Aber das Bittgebet der Ungläubigen geht nur ins Leere. Also genauso wie wenn jemand seine Hände ausstreckt zum Wasser und dann hofft, dass das Wasser selber zu ihm kommt. Genauso unnütz und unvernünftig diese Handlung ist. Und das Wasser wird ihn nicht erreichen. Wenn du mit offenen Händen einfach nur zum Wasser ausstreckst und dann hoffst, jetzt Wasser spring rein und komm in meinen Mund rein. Das ist unvernünftig, das ist unlogisch. Genau so geht ins Leere das Bittgebet derer, die außer Allah jemanden anrufen. Keiner hört unseren Ruf außer Allah. Keiner erhört unsere Bittgebete außer Allah. Keiner antwortet uns außer Allah. Alle, die außer Allah angerufen werden, von ihnen wird keine Antwort zurückkommen. Man rennt ins Leere. Keiner hört diesen Ruf außer Allah. Ja? Deswegen dieses Beispiel mit dem Wasser. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt auch, und vor Allah wirft sich nieder, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, ob freiwillig oder widerwillig. Und auch ihre Schatten am Morgen und am Abend. Alles verbeugt sich vor Allah. Ja, nur wir rufen jemand außer Allah an. Ja, dann ist unser Ruf wahrlich ins Leere. Ja, alle Dinge beugen sich vor Allah. Und selbst die, die stehen müssen, weil sie nicht so geschaffen sind, dass sie sich selbst beugen können, wie Bäume zum Beispiel. Allah hat es so erschaffen, dass ihre Schatten sich vor Allah verbeugen und auf den Boden sich hinlegen, ausbreiten vor Allah in Demut und in demütiger Ehrerbietung vor Allah. Sag, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sag, Allah. Sag, nehmt ihr euch denn außer ihm Schutzherren, die sich selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen vermögen? Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Oder sind etwa die Finsternisse und das Licht gleich? Oder haben sie Allah solchen Teilhaber gegeben, die eine Schöpfung wie die seinige schufen, so dass ihnen die Schöpfung ähnlich erscheint? Sag, Allah ist der Schöpfer von allem und er ist der eine, der Allbezwinger. Ja, und das sagt ja zum Beispiel keiner, dass diese Baumart ist von Allah erschaffen und diese scheint von einem anderen Hersteller gemacht zu sein. Das sagt keiner. Es gibt die, die Allah verleugnen und dann gibt es die, die an Allah glauben, aber die, die die Schöpfung auf einen anderen Schöpfer zurückweisen können, die gibt es nicht. Selbst die Götzenanbeter, die sagen, dass Schöpfer gibt es einen, aber dann gibt es halt Teilhaber, die andere Gewalten haben, aber der Schöpfer ist der eine. Und wenn der Schöpfer der eine ist, dann sollte auch die Anbetung zu dem einen Schöpfer nur ihm gewidmet werden. Er lässt vom Himmel Wasser herabkommen und dann fließen Täler entsprechend ihrem Maß. Daraufhin trägt die Flut aufschwellenden Schaum. Also die Täler füllen sich dann mit Wasser, je nachdem wie das Tal, wie tief es ist, entsprechend ihrem Maß. Und das Wasser schwillt an und die Flut trägt dann aufschwellenden Schaum. Und aus dem, worüber man das Feuer anzündet, im Trachten danach, Schmuck oder Gerät anzufertigen, entsteht ein ähnlicher Schaum. Also wenn man Metalle erhitzt, entsteht auch ein ähnlicher Schaum. So prägt Allah im Gleichnis das Wahre und das Falsche. Was nun den Schaum angeht, so vergeht er nutzlos. Was aber den Menschen nützt, das bleibt in der Erde. So prägt Allah die Gleichnisse. Es ist ein unglaublich tiefgehendes Gleichnis, worüber wir wieder, wie gesagt, der Kurs ist, um ein kurzes Verständnis anzubieten, gemacht worden. Wir sprechen kurz darüber, aber ihr sollt wissen, darüber kann man noch sehr, sehr viel sagen. Das Gleichnis vom Nutzlosen und vom Nützlichen. Allah lässt vom Himmel Wasser herabkommen. Das ist das Wissen, die Offenbarung Allahs. Manche Ausleger sagen auch, dass das auch die Prüfungen sind, die von Allah geschickt werden. Also Wissen, wir können sagen Wissen, einerseits Wissen und andererseits Prüfungen. Und das, was herabkommt, das fließt und das Wasser schwillt an. Und das, was dann oben auf dem Wasser schwimmt, oder wenn ihr das Beispiel mit dem Metall nehmt, das, was durch die Erhitzung entsteht und leicht ist und nach oben kommt, ist der Schaum. Der Schaum vergeht aber, weil er leicht ist, weil er nicht nützlich ist. Im Schaum treibt er dann meistens auch der Abfall mit. Ja, und die schweren Steine, die nützlich sind, die bleiben unten im Wasser liegen. Das schwere, süße, nützliche Wasser bleibt in der Erde. Das Nützliche bleibt da und das Unnütze, Abfall und Unrat und Schmutz, was keinem nützt, das vergeht. Auch wenn es viel aussieht, ja, Schaum sieht manchmal sehr viel und sehr mächtig aus, aber es ist leicht, es hat keinen Nutz, es hat keinen Wert und es vergeht. Genauso schauen wir nochmal jetzt umgesetzt das Beispiel an, wenn das Wissen, also das Regen, das Wasser des Regens, wenn das Wissen kommt, dann entsteht Schaum und die falschen Ideen, falschen Überzeugungen, die üblen Eigenschaften, die verbrennen wie eine Art Schaum oder die vergehen, werden weggetragen wie Schaum in der Hitze der Prüfungen, in der Flut des Wassers. Ja, deswegen sagt man, was man durchsteht, an Prüfungen, an Leiden, darin verliert man auch falsche Eigenschaften. Dadurch wird man auch reingewaschen. Ja, das heißt, in beiden muss man sich bemühen. Einerseits Wissen, andererseits diese Prüfungen. Je mehr Mühe man sich gibt, desto klarer wird sich rein von unrein unterscheiden. Man wird immer mehr gereinigt und letztlich wird man zu einer nützlichen Persönlichkeit, einer wissenden, gereinigten, von Übel, soweit es geht, befreiten Persönlichkeit. Und was nützlich ist, bleibt auf Erden. Und das, was den Menschen nützt, das bleibt auf Erden. Ja, der Schaum, der vergeht nutzlos. Auch wenn es viel und toll aussieht, aber das vergeht nutzlos. Die falschen Eigenschaften, die üblen Eigenschaften, das falsche Wissen, falsche Überzeugungen, das vergeht nutzlos. So, jetzt auf uns mal anwenden. Wie oder welche Kategorie Mensch sind wir wohl eher? Sind wir vom Nutzen der Welt, der Menschheit, der Schöpfung Allahs? Sind wir anderen nützlich oder sind wir eher die, die immer nur Nutzen ziehen wollen? Ja, wer will, soll auch anderen geben. Also ohne Gier Gutes verbreiten. Wie viele von uns machen das? Ja, ob das jetzt ein Salam ist, ob das ein Lächeln ist, ob es jemandem helfen ist, ob es aufrichtig Gutes wollen ist, ob es Spenden ist, ob es jemandem was beibringen ist, ob es jemanden unterstützen ist. Ja, denken wir eher, wo kann ich was tun? Wie kann ich von Nutzen sein? Oder sind wir eher die Kategorie, wer nützt mir? Wo kann ich etwas bekommen? Wo kann ich etwas für mich erwerben? Ja, der bleibende Nutzen, was wir in Akhira dann auch wieder sehen werden, ist für die Menschen, die genützt haben. Das verbleibt auf Erden. Das wird auf lange Sicht einen Nutzen für uns selber dann auch haben. Ja, deswegen, wir sollen zu dieser Kategorie gehören, die Beginnenden sind. Nicht immer auch warten, dass, nee, erst soll jemand was für mich tun, erst soll jemand mir Gutes tun und dann werde auch ich Gutes tun. Ja, und das ist vielleicht besonders schwierig dort, wo Menschen miteinander leben, in Familien oder wo man auf engem Platz miteinander leben oder auskommen muss. Dort kommt es dann oft zu Nörgelei oder Unmut oder kleinen Auseinandersetzungen und das Herz wird oft eng. Warum soll ich dem Gutes tun? Er hat mir ja schon das und das angetan oder er tut mir ja auch nie gut. Und das ist ja genau das, was wir tun sollen. Dort, wo man Übel erlebt hat, dort Gutes zu tun, das ist ja Ihsan, auf die beste Art und Weise zu handeln. Wo man Gutes auf Gutes antwortet, das wäre ja Adel, das wäre gerecht. Das ist die Pflicht, dass man das tut. Und wenn man das nicht tut, dann wäre es ja Dhulm. Also entweder gehört man zu den Zalimin, zu denjenigen, die Adel tun, die Gerechtigkeit tun, oder man ist Muhsin. Und wir haben über Surah Yusuf schon gelesen, Muhsin war so, wie Yusuf a.s. war. Und wollen wir nicht alle, wenn wir schon nicht so wie er werden können, dann wenigstens die Absicht haben, uns zu bemühen, ihm ähnlich zu werden.